Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines idealistischen Aushilfsjedis. Heute Folge 44, soweit ich es weiß. Ja, ich unterhalte mich ja immer wieder mal übers Essen und dann auch übers Abnehmen in den letzten Wochen. Und inzwischen sind ja jetzt auch 17 Kilo weg. Ja, 17 Kilo. Aber das ist eigentlich noch gar nicht so eine richtig große Leistung. Ich habe mal wieder einen Gast bei mir und mein Gast hat ein bisschen mehr verloren. Jetzt sage ich erstmal Hallo. Hallo. Das ist Zeilenende. Ja, mal wieder. Und ja, wir wollten uns ein bisschen über das Abnehmen unterhalten, weil da gibt es immer mal so ein bisschen Sachen, die man da beachten kann. Ich meine, wir sind beides keine Ernährungswissenschaftler, aber wir haben uns beide irgendwie so ein bisschen abgenommen. Ich, wie gesagt, 17 Kilo und du, glaube ich, es sind so insgesamt 100, aber das sollten deine 17 Kilo nicht schmälern. Ja, nee, also ich meine, ich habe jetzt auch nicht so lange Zeit gehabt dafür. Und 100 wären es auch bei mir ein bisschen fatal, weil dann wäre ich nicht mehr da. Zumindest von meinem Startgewicht aus. Und entsprechend, ja, wir wollen ein bisschen über das Abnehmen reden. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Ja, weniger essen, als du verbrennst. Genau. Also, im Grunde ist es wie bei einem Auto. Wenn du in den Tank kein Benzin reinfüllst, kann das Auto nicht laufen. Genau, und du hast dann zwei Möglichkeiten. Entweder du hast einen zweiten Tank. Keine Metaphern. Oder das Auto läuft nicht. Ja. Ja, und bei Menschen gibt es ja einen zweiten Tank. Den tragen wir die ganze Zeit mit uns rum in unserem Körper, nennt sich Fettreserve. Ja. Ja, und das baut man eigentlich ab, wenn man weniger isst, als man verbraucht. Genau. So simpel ist das. Und wie kriegt man die Kalorienbilanz negativ? Entweder man isst weniger, als man verbraucht, oder man verbraucht mehr, als man gegessen hat. Sprich Sport, Bewegung, extrem große Hirnanstrengungen. Ja. Genau. Oder eben weniger Kalorien reinstopfen. Und das ist, so funktioniert eigentlich jede funktionierende Diät. Ja, funktioniert es wirklich so leicht? Also bei mir hat es tatsächlich so funktioniert, dass ich die Kombination aus beidem einfach gewählt habe, mich mehr bewegt habe und kalorienärmer gegessen habe. Also ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Kalorienärmer essen, nicht weniger essen. Ja klar, also das heißt nicht, dass ich nur noch einen Teller am Tag essen darf, wenn auf dem Teller drei Butterstücke rumliegen. Das wäre fatal. Sondern weniger essen heißt immer halt weniger Kalorien zuzuführen. Also mal die Pizza liegen zu lassen und dafür ein paar Kartoffelchen essen oder so. Die Kartoffeln sind ja viel kleiner als die Pizza. Eine Kartoffeln bringen 70 Kilokalorien auf 100 Gramm und eine Pizza mehr. Naja, so eine ganze große Pizza bringt 800 bis 900 Kalorien. Wenn und wiegt ist. 350 Gramm, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, Kartoffeln sind 245 Kalorien. Die Kartoffeln haben gewonnen. Ja, aber ich meine, die sehen ja viel kleiner aus. Die sind ja viel kompakter, gepresster und weniger Käse. Also nein, worauf ich raus möchte ist, es ist ja schon so, dass, also vielleicht bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich mag weder Nudeln noch Kartoffeln noch extrem viel Reis momentan, weil das mir tatsächlich immer so ein bisschen in die Bilanz scheißt. Ja. Weil ich mir jedes Mal, weil bei Nudeln bin ich dann tatsächlich derjenige, der sagt, ach komm hier, da geht noch ein zweiter Teller, weil das mich dann wiederum anfixt und ich da richtig Hunger kriege. Dann esse ich lieber tatsächlich gar keine Nudeln, sondern nehmen wir lieber die Aubergine, schneid die, salz die und schmeiß die in die Pfanne und da gehen auch zwei oder so und kannst du wirklich Lappen um Lappen um Lappen dir reinhauen. Die Aubergine hat 20 Kilokalorien auf 100 Gramm. Da hast du bei so einer ganzen Aubergine halt mal schlappe, keine Ahnung, 80, hast du bei zwei Auberginen, was schon echt viel ist, hast du 160, da bist du dann halt echt aber auch kräftig am Mampfen und eine Aubergine ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Und du kannst ja auch wunderbar mit Zucchini Sachen machen. Also man merkt irgendwann, und das, darauf würde ich raus, man muss nicht weniger essen, sondern das, was man isst, muss einfach eine andere Kaloriendichte haben. Also genau, also im Zweifelsfall gilt, je mehr Wasser drin ist, desto besser. Zumindest, wenn man viel essen möchte. Ja, und natürlich auch die richtigen Nährstoffe. Also ich meine, ich habe mir zum Beispiel jetzt angewöhnt, das ist jetzt ein totaler Trend leider, weswegen es eigentlich schon wieder nicht mehr so erstrebenswert ist, aber Overnight Oats, also einfach Haferflocken nehmen, die in Milch eine ganze Nacht sucken lassen und dann kannst du die morgens dir auch reinhauen. Ich meine, man kann sich auch morgens einfach die Haferflocken schon in die Milch packen und ein bisschen Obst dazu. Das ist genauso gut eigentlich. Richtig. Diese Overnight Oats haben nur den Vorteil, dass du dann halt dieses Eiweißpulver direkt schon abends reinrühren kannst und... Ja, und du hast natürlich du hast eine breigere Konsistenz und gefühlt verkleistert es dir den Magen besser. Nee, es sättigt halt einfach ein bisschen besser. Genau, ich stehe auch drauf, aus pragmatischen Gründen. Ich mache mir das immer abends und nehme es mit auf der Arbeit als Mittagessen. Ja, das ist natürlich auch super, klar. Dann habe ich morgens halt weniger Stress. Ja, das ist dann wiederum die Frage, wie bereitet man sich auch Essen vor? Und das ist aber eigentlich schon so der Punkt. Zum Abnehmen muss man leider Gottes... Das klingt hart, aber man muss sich damit beschäftigen, was man da eigentlich isst. Es führt kaum einen Weg vorbei. Also natürlich kann man einfach sagen, okay, ich esse jetzt gar nichts mehr, dann hat man sich nicht mit dem Essen beschäftigt. Wenn man sich nicht mit Essen beschäftigt, aber und nimmt dann irgendwann auch über kurz oder lang ab, aber dann fehlen einem halt irgendwann auch andere Nährstoffe wie, keine Ahnung, Mineralstoffe und so weiter und so fort, Spurenelemente. Genau. Und was auch wichtig ist, also neben der ganzen Frage der Ernährungsphysiologie ist, dass man sich klar machen sollte, warum man abnimmt und dass man nur erfolgreich ist, wenn man sich damit wohlfühlt. Also man darf es nicht als Verzicht begreifen, sondern man muss auch Spaß beim Abnehmen haben. Ja, ich meine, warum hast du abgenommen? Und jetzt nicht die Antwort, weil du es konntest, weil können tut es irgendwie ja jeder. Weil ich mal was beweisen wollte. Okay. Weil ich, also um's mal ganz kurz zu machen, habe ich mit meinem Leben ziemlich gehadert und nicht so wirklich gesehen, dass ich irgendwas auf die Kette kriege. Nur das mit dem, da dachte ich mir, also das, ich schaffe jetzt schneller mein Gewicht zu reduzieren, als meinen Hochschulabschluss zu machen. Tatsächlich, das war okay. Ein Wettbewerb mit mir selber. Ich wollte mir selber beweisen, dass ich nicht der totale Schluffi bin. Okay, dann ist ein 100 Kilo ja durchaus mal... Wie viele Semester hast du studiert? Insgesamt habe ich 17 Semester, glaube ich, studiert. Okay, gut, bei 100 Kilo... 17 Semester, wie viel Kilo habe ich abgenommen? Also wenn ich jedes Semester nur ein Kilo abgenommen hätte, ich die auch jetzt. Ja, ich habe für die 100 Kilo... Oh Gott, es ist schon wieder so lange her, anderthalb Jahre gebraucht? Ja. Anderthalb Jahre, das ist Respekt. Also ich habe jetzt für die 17 Kilo, welchen haben wir heute? Wir haben heute den, das heißt, ja, 3 Monate. 3 Monate habe ich jetzt für die 17 Kilo. Ja, es ist natürlich immer, es kommt, wie schnell es geht, hängt vom Ausgangsgewicht ab. Ich habe mich mit den letzten 5 Kilo habe ich mich gefühlt 95% des Abnehmprozesses rumgeärgert, weil so, wenn man so viel Gewicht, es waren dann über 180 Kilo, wenn man die mit sich rumschleppt, man verbraucht halt unheimlich viel Energie, wenn man die in Bewegung versetzen will. Genau, ja, das ist nämlich auch noch der nächste Punkt. Also diesen Jojo-Effekt hat man ja deswegen, weil man quasi während des Abnehmens irgendwann mal einfach auf einem Niveau bleibt und dann nimmt man weniger ab, weil man weniger Grundverbrauch hat mit je Gewichtsverlust. Ja. Wenn man dann aber die gleiche Menge isst, ist das Defizit ja geringer. Genau. Und das ist dann auch das, weswegen das Jojo, weil man dann irgendwann wieder in ein Normalernähren übergeht. Und schwuppsdiwupps hat man bei einem extrem niedrigen Grundverbrauch, den man sich durch die Diät ja angeeignet hat, also Grundverbrauch, weil man weniger wiegt, ja, nicht aus anderen mythischen Gründen, dadurch geht es dann ratzfatz wieder hoch, weil man quasi, sobald man einen Grundverbrauch, sagen wir, von 1500 hat, meiner liegt momentan zum Beispiel bei 1800, 1500 hat und 1800 isst, dann hat man 300 am Tag mehr und schwuppsdiwupps geht es wieder bergauf. Mit den Kilos, leider. Genau, das ist das eine und das andere für den Yo-Yo-Effekt ist natürlich, wie ich sagte, ne, man macht dann Diät und verzichtet auf alles und dann stopft man sich, weil man es wieder darf, weil die Diät erfolgreich war, wieder mit Sahnetorten voll. Das ist auch nicht so wahr. Genau. Ja. Deshalb lieber mit Sahnetorte abnehmen und das funktioniert auch. Ja, ich meine, wie reagiert die Umwelt drauf, wenn man abnimmt? Das ist ja auch immer so eine spannende Frage. Ich meine, ich kriege jetzt schon in der Zwischenzeit so ein bisschen quasi das okay, du hast abgenommen, Kompliment, was, ja, ich meine, man macht es halt einfach. Auf der anderen Seite sind aber auch Leute immer so ein bisschen schockiert, wenn man sagt, ja, man nimmt jetzt ab und wie viel willst du denn abnehmen? Und wenn man dann sagt, ja, hier so die Zahl wäre schon erstrebenswert, dann sind sie, was, so viel? Ja, im Endeffekt sollen es bei mir jetzt, ich habe ja diese Challenge laufen, diese 20-Kilo-Challenge, da sind es jetzt noch genau 2,6 Kilo, dann wären die 20 unten und es also sind genau genommen sogar 17,4 in der Zwischenzeit weg. Es fehlen also noch 2,6 und dann soll es aber doch noch weitergehen. Also die 20-Kilo-Challenge ist eigentlich genau das, was ich will es mir beweisen, dass ich es kann. Und wenn ich es kann, dann kann ich es ja auch. Und dann mache ich es natürlich auch weiter und werde dann konsequent dranbleiben. Natürlich mit ein bisschen weniger Brutalität vielleicht, mit ein bisschen weniger extremer Konsequenz. Aber natürlich trotz allem weiterhin draufschauend und vielleicht nochmal 20 Kilo weg. Also ein BMI von 21 vielleicht erreichen, das wäre schön. Stolzes Ziel. Ich habe es ja bei der ganzen Abnehmerei nie geschafft, ein BMI unter 25 zu erreichen. Aber ich darf das ja auch. Ja gut, wenn man sich das nicht als Ziel setzen möchte, macht man es nicht. Aber ich habe halt tatsächlich also das Ziel, diesen BMI von 21 oder 22 zu erreichen, weil ich weiß, dass ich in dieser Region mich definitiv wohlfühle, weil ich da schon mal war, da habe ich meinen Sport gehabt und da habe ich dann auch die Reaktionsmöglichkeit, wenn es dann mal so um Weihnachten vielleicht wieder ein bisschen mehr wird, dann rutsche ich nicht sofort wieder in Übergewicht, sondern bin dann quasi so mit 23, 24 unterwegs und kann dann auch nach Weihnachten wieder regulieren und kann das abfedern. Ich möchte einfach in diesem Normalgewichtsbereich sein, weil ich da ja vor vielen, vielen Jahren, vor sehr vielen Jahren war und da einfach mich sehr, sehr wohl gefühlt habe und meinen Sport da gemacht habe und meine Energie da hatte. Und man merkt halt auch, wenn man so ein bisschen ja, dicker ist, dann merkt man halt auch diesen Energieverlust. Also wenn man es nie... Ich habe in meiner Jugend Sport gemacht und es ist durchaus immer sehr... wird immer sehr, sehr belächelt, wenn ich erzähle, dass ich Leistungssport gemacht habe oder sehr intensiv Sport gemacht habe. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Handball gespielt, ich habe Leichtathletik gemacht, ich war regelmäßig ständig unterwegs mit dem Fahrrad, also... Das volle Paket. Das volle Paket und eigentlich, dann kam natürlich Musik und Co. auch noch dazu, das heißt auf Deutsch auch noch über Bühnen hüpfen, wo man auch nochmal Energie braucht ohne Ende, zwar auch gut verbrennt, aber halt auch Energie braucht ohne Ende. Ja. Und ja, diese ganzen Aspekte, ich weiß, dass ich mich da saumäßig wohlgefühlt habe, ich weiß, dass ich heute nicht mehr auf die Bühne rennen werde, aber den Sport, den vermisse ich eigentlich schon, wenn ich so zurückblicke. Weswegen mir auch das Fahrradfahren jetzt sehr, sehr viel Spaß macht. Und auch wenn ich merke, dass ich natürlich da noch weit, weit besser werden könnte und noch weit, weit schneller fahren könnte und am Berg natürlich immer noch irgendwie mir vorkommt wie der Elefant und sein Nilpferd, ja, ist es durchaus so, dass ich da mich drauf freue, wieder weniger zu wiegen und mehr mich auf Muskelaufbau und auf Sport zu konzentrieren. Ja. Denn darum geht es ja letzten Endes, dass man sich mit dem, was man erreicht, dann auch wohlfühlt. Genau, da kann man so halt ein BMI 25 haben und wenn man sagt, okay, das passt zu mir, dann ist das auch super. Ja. Ich meine, man kann sich auch mit einem BMI 30 wohlfühlen, wer darauf Bock hat und wer das mag, ich möchte nicht mit diesem Podcast jetzt bezwecken, dass die Leute loslegen und sagen, so, ich muss jetzt abnehmen, weil der Auslöser hat es gesagt und wenn das dann schief geht, dann bin ich schuld. Nee, Kinders, ihr müsst das schon für euch selbst entscheiden, aber nix, aber. Doch. Die müssen das für sich selber entscheiden, aber ich kann trotz allem den Anreiz halt setzen. Du kannst ihnen ein Beispiel geben, wenn sie es ändern wollen. Ja, aber es gibt schon Argumente dafür abzunehmen. Also es ist schon gesundheitstechnisch natürlich immer mal wieder ein bisschen. Aber das soll natürlich nicht das endgültige Argument sein, weil jeder muss am Ende sein Risiko. Es ist auch immer nur ein Risiko. Das Risiko steigt. Nicht der Faktor, die Garantie, sondern es ist immer ein Risiko, es ist immer eine Wahrscheinlichkeit. Genau, und ehrlich gesagt, langes Leben ist nicht immer unbedingt das Erstrebenswerteste, was man sich zum Ziel setzen kann. Ja, und wie ist das jetzt bei dir gewesen, als du abgenommen hast? Wie war die Umwelt darauf reagiert? Meine Umwelt hat es relativ lange eigentlich gar nicht so wirklich mitbekommen, weil man, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, man verliert auf der Waage sehr viel Gewicht, aber man sieht es nicht so wirklich. Ja, also es gibt Stellen am Körper, an denen sieht man es nicht und es gibt Stellen am Körper, da sieht man es. Nur die Stellen am Körper, an denen man es selbst sieht, die sieht die Umwelt nicht so häufig. Genau. Und dann war es eigentlich sehr entspannt. Also es war nicht, weder diese Reaktion, was man erwarten sollte, endlich tu das, überhaupt nicht, weil mein Freundes- und Bekanntenkreis, dem war das relativ egal, wie ich ausschaute, solange ich damit glücklich war. Was später immer dazu kommt, ist, und wenn das heute jemand rausbekommt, ist, dass eigentlich immer bewundernd reagiert wird. Das ist so die Hauptreaktion. Ich habe auch nicht so wirklich, ehrlich gesagt, ich habe aber auch nicht so wirklich darüber gesprochen und gesagt, wo ich damit hin will, sondern meistens, dann schauen wir mal. Also die Frage kam, aber du hast dann einfach abgewiegelt. Ja, also wenn sie kam, dann schauen wir mal. Wenn man seine Ziele nicht so offensiv kommuniziert, dann kann man am Ende behaupten, man hat gewonnen. Ja, klingt schlau. Ja gut, ich habe meine Ziele deswegen offen kommuniziert, weil ich mir den sozialen Arschtritt versprochen habe davon. Also ich meine, ich bin jetzt fast schon am Ziel. Das sollte jetzt eigentlich auch noch voll klappen, die letzten 2,6 Kilo. Das wäre jetzt schon ärgerlich, wenn ich jetzt aufgehen würde. Aber genau diesen, also deswegen habe ich diese 20 Kilo Challenge ins Leben gerufen, weil ich sagen wollte, okay, die 20 schaffe ich auf jeden Fall mit dem sozialen Arschtritt, wo es danach hingeht. Da rede ich jetzt mal nicht drüber. Deswegen bleibe ich auch bei diesen vagen Zahlen und sage BMI 20, 21, weil keiner weiß, wie groß ich exakt bin und was das am Ende bedeutet und dementsprechend. Deswegen auch nur die 20 Kilo Challenge, nicht die, okay, the full way, sondern wirklich nur, okay, ich krieg das hin und wenn ich das hinkriege, den Rest schaffe ich dann auch. Ich weiß nicht, ist auch eine Methode oder? Einfach eine Typfrage, denke ich. Mir geht's halt so, dass ich mir, ich bin ein Meister darin, mir selber so unglaublichen Druck und Stress zu machen, selbst bei Kleinigkeiten, da brauche ich nicht noch Druck von außen zusätzlich. Okay, ja. Ich weiß, dass ich mich selber so sehr nerve, bis es dann irgendwann klappt. Ja gut, ich habe dann halt den Schlendrian manchmal ein bisschen. Beziehungsweise gar nicht mal so zwingend einen Schlendrian, sondern auch teilweise einfach genügend gute Ausreden. Und diese guten Ausreden wollte ich halt nicht haben. Ich wollte halt tatsächlich, ich blogge ja noch drüber und will schon gucken, dass ich, wenn ich Sonntag meinen kleinen Wasserstand vermelde, zumindest entweder Gleichstand oder Abnahme vermelden. Und wenn es nicht so war, dann braucht das schon einen richtig guten Grund. Mhm. Nicht. Und dann halt auch trotz allem den Arschtritt versprechen. Ich erwarte gar nicht die Komplimente, weil im Grunde am Ende des Tages ist es ganz einfach, wie wir am Anfang schon gesagt haben, weniger essen, als man verbraucht. Ja, das ist kein Zauberwerk. Die Motivation habe ich mir allerdings auch geholt und ein neurotisches Verhältnis zu meiner Waage pflege ich immer noch. Ich führe bis heute ja tatsächlich Buch darüber. Ich schreibe es dann auch auf, aber ganz analog in mein kleines Notizbüchlein. Ja gut, da bin ich ja der App-Nutzer schon und habe eine Waage, die mit App funktioniert, die mir dann auch mitteilt, dass ich Viszeralfett 13,0 oder 13,0 habe. Was auch immer das bedeuten mag, falls es übrigens einer weiß, ich wäre echt dankbar, wenn mir einer diesen Viszeralfett-Index erklären könnte. Und wenn ihm dann noch jemand erklären könnte, wie er die Waage hackt, dass sie anständige Werte anzeigt. Ja, apropos Hacken, bei manchen Leuten hackt es und die erzählen einem allen möglichen Quatsch, während man abnimmt. Deswegen wollen wir auch mal schön so drei kleine Essensmythen besprechen. Ja. Ich trinke hier tatsächlich jetzt ein Zero-Produkt. Nein. Hier ist Aspartam drin. Was mir immer wieder vorgeworfen wird, wenn ich irgendwo ein Aspartam-Getränk zu mir nehme, dann kommt immer, ja, es ist ja so ein Zeugs, das macht einen Heißhunger und weil das wird ja sogar in der Schweinemast eingesetzt, die Viecher kriegen ja davon so einen Heißhunger, dass die schön fett werden und dann kannst du sie braten. Ja. Also erstmal das Aspartam-Thema oder das insgesamte Süßstoff-Thema. Was hat es mit der Schweinemast auf sich? Es ist tatsächlich so, also es ist nicht so, dass es nicht eingesetzt wird, sondern es wird tatsächlich Süßstoff bei den süßen kleinen Ferkelchen eingesetzt. Damit der Schinken süßer schmeckt. Nein, tatsächlich. Es ist so, dass man diese Ferkel, damit die am Anfang schon direkt anfangen zu fressen und nicht nur von Muttermilch leben, muss man die natürlich füttern. Und dann müssen die halt schon anständig gefüttert werden. Und da die zu Beginn nur Muttermilch wollen, rate mal, was die da brauchen. Die brauchen den Geschmack von Muttermilch einfach. Na, die brauchen die Süße von der Muttermilch. Ja klar, es ist bei menschlichen Babys, glaube ich, genauso, dass die vor allen Dingen süß schmecken und sonst gar nichts. Genau, die brauchen quasi einfach ein Mittel, das am Anfang dafür sorgt, dass sie überhaupt was fressen, nämlich etwas, was süß schmeckt. Mhm. Und da ist künstlicher Süßstoff einfach das, was unterstützend wirkt. Das heißt, die kriegen davon nicht den Heißhunger, der sie fett macht, sondern der Süßstoff ist die Grundlage und die Basis dafür, dass die überhaupt was fressen, weil sonst müsstest du sie an ihrer Mutter andocken. Und das sind die ersten 4 Monate. Mhm. Das heißt, man hat aus dieser Tatsache, dass Süßstoff in der Schweinemast angewendet wird, aus einem ganz anderen Grund allerdings, noch den anderen Grund rangehangen, ja, das macht die Viecher schön fett. Und deswegen kannst du das Zeug ja nicht sagen. Das, wie gesagt, Phenylalin-Quellen in diesen zuckerfreien Kaugummis, in diesen Süßstoffgetränken. Ja, Kinders, natürlich ist das abführend. Ja, natürlich sollst du nicht ein Sixpack von dem Zeugs trinken und dir noch 2 Packungen zuckerfreie Kaugummis reinpacken, weil dann hast du halt den Abführeffekt. Aber man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen und man kann, ich meine, die Schädlichkeit von allem Möglichen auf diesem Planeten ist, soll ich sagen, aber dann doch bitte nicht so ein schlechtes Argument. Ja, es ist so. Ansonsten ist man nämlich geneigt, seine persönliche Erfahrung zu verabsolutieren und dann könnte ich hier erzählen, dass ich seit Jahren mindestens 1 Liter eines Cola-Getränkes, das kalorienfrei ist, konsumiere und ich trotzdem abgenommen habe. Es ist nicht kalorienfrei. Es ist ja. Es sind 0,3 Kalorien pro 250 Milliliter drin, oder? Naja, du trinkst ja 1 Liter, also ist ja. Das ist dann so 1 Kalorie. Ja, schauen wir mal, was hier steht drauf. 6 Kalorien. Nee? Das hätten. Ja. Also entsprechend ist es eine Kalorie auf einen Liter. Und entsprechend, ja gut, man wie gesagt, man soll es natürlich auch nicht übertreiben. Auch da gilt natürlich, die Menge macht das Gift und man muss das natürlich auch wiederum verantwortungsbewusst tun, aber blöd ist halt, wenn solche, so ein Schwachsinn erzählt bekommt. Also das wird benutzt, damit man fett wird. Nee, was man benutzt, um fett zu werden, sind Kalorien. Ja, und natürlich schon Sachen, die Appetit machen. Aber da ist das Werbeplakat von einem Burgerbrater wahrscheinlich wesentlich attraktiver als ein Zero-Getränk. Wahrscheinlich. Ja. Was gibt's denn noch für Ernährungsmythen? Sehr beliebt ist ja ist die Sache mit dem Hungermodus. Oh ja, die ist wo schön. Sich der Körper in den Standby-Modus quasi versetzt, angeblich. Ja, das ist genau das, was ich hier vorhin gesagt habe. Deswegen diese Metapher mit dem Auto. Wenn du in ein Auto kein Benzin reinlässt, läuft's nicht. Wenn das bei einem Menschen auch so wäre, dann würde er zusammenklappen und sich nicht mehr bewegen. Ist aber nicht so. Der Mensch hat immer einen Tank dabei, der sich Fettreserve nennt. Und erst wenn die weg ist, dafür legt er sie ja an. Deswegen hat ja früher der Jäger und Sammler quasi sich sein Fett, der Jäger sein Fett ja. angefressen und ist dann auf die Jagd gegangen. Und wenn er dann zurückkam mit seinem Trupp, dann haben sie wieder gefressen und dann hatten sie was und dann war super. Muss ich ja das nicht so vorstellen, dass die den Mammut irgendwie am Vormittag erlegt haben und dann gab es abends erstmal immer Schmackofatze, sondern es gab ja auch mal Tage, an denen kein Mammut vorbeilief. Richtig, Wochen meistens sogar. Und da ist es so, dieser Hungermodus, ja, was braucht denn der Körper den lieben langen Tag lang? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir arbeiten mal einfach nicht. Wir sprechen nicht, wir bewegen uns nicht aus dem Bett. Ja. Was braucht der Körper dann trotzdem? Der Körper braucht also zumindest mal ganz basal, muss das Herz schlagen. Genau, das heißt auf Deutsch, da ist schon mal ein Muskel richtig am Werk. Genau. Das Gehirn ist auch aktiv, egal ob ihr voll rumliegt oder nicht. Und unterschätzt mal nicht den Energiebedarf des Gehirns. Genau. Dann hast du noch die Lunge, die den Körper mit Sauerstoff versorgt. Ja. Und dann Leber, Nieren. Leber, Niere, ja gut, die würden ja dann irgendwann weniger arbeiten müssen, weil sie ja nichts mehr bekommen. Sie arbeiten aber trotzdem, sie arbeiten weiter, also zwar auf einem geringeren Level. Und deine Muskeln vibrieren auch weiter. Ja. So. Ja, irgendwie muss ja die Wärme im Körper entstehen, sonst wird ja der Körper kalt. So, das heißt, diese ganze Energie, die der Körper braucht, um Herz, Lunge, Gehirn, Muskeln und alles drum und dran, das ist das, was man den Grundumsatz nennt. Und genau. Unter diesen Grundumsatz fällt der Körper eigentlich erst dann, wenn er gar nicht mehr anders kann. Dann macht es Tabe de Wisch und man kippt entweder um und ist tot. Oder wenn der Körper noch Funktionen einstellen kann, dann trennt man sich auch schon mal von der Funktion einer Niere. Na, Frauen zum Beispiel stellen dann erstmal ihren Gebärtrakt ein, sprich, die kriegen ihre Tage nicht mehr und Co. Ja. Aber das passiert eben erst dann, wenn quasi jegliche Reserve auch zum Großteil aufgebraucht ist. Und bis die Reserve mal aufgebraucht ist, ist halt auch noch ein ganz weiter Weg. Mhm. Weil das sind 7000 Kalorien für ein Kilo Fett. Da kannst du dir ausrechnen, dieses Kilo Fett, das du dann als Babyspeck noch mit dir rumträgst, hält dann trotzdem noch mal 3,5 Tage. Wenn du wirklich nichts, noch nicht mal das, weil wenn du wirklich auf deinen Grundbedarf runtersinkst und fast nichts mehr wiegst, dann bist du als Frau mit einem Grundbedarf von, sagen wir, 1200 Kalorien, wenn du nicht gerade eine Hühnedame bist, dann hast du selbst dann, wenn du nichts mehr im Körper hast, hast du noch 7 Tage dieses eine Kilo Babyspeck. Und ja. Selbst das, also grundsätzlich, und erst dann springt der Hungermodus echt an. Genau. Also es gibt ein, wir sagen nicht, es gibt keinen Hungermodus, sondern der Hungermodus springt nur dann an. Auch wenn manche behaupten, ja, wenn man 1000 Kalorien und weniger isst, dann springt der Hungermodus an. Das heißt, der Körper müsste ja den lieben langen Tag lang selbst dran schauen und sagen, wie viel Kalorien hat er heute gegessen. Das heißt, da wird dem Körper eine Intelligenz unterstellt, die er in dem Fall nicht hat, nee. Während dem Körper ansonsten ständig die Intelligenz abgesprochen wird. Genau, also das ist, wie gesagt, das System ist darauf angelegt, oder das System kennt es, dass einfach mal tagelang nicht viel los ist und nur ein paar Beeren reinkommen. Da gibt's nichts Hungermodus, weil so ein geschwächter Jäger, ne, wenn der Körper beschließt, so, ich will mein Körperfett lieber behalten, statt die Muskeln anständig zu versorgen, der fängt erst recht keinen Mammut mehr. Genau, ja gut, ich meine, gut, der Jäger hat jetzt schon eine harte Zeit, weil wenn der nicht irgendwie zeitnah irgendwann an Eiweiß kam, dann war es dann auch irgendwann vorbei. Ja klar, aber der Körper würde sich ja selber damit, der Körper würde sich, das ist in sich noch nicht mal logisch. Ja klar, der Körper würde sich quasi, ja klar, der Körper würde sich die Fähigkeit nehmen, sich Essen zu besorgen, indem er in den Hungermodus geht, weil er gerade nichts hat. Also nee. Genau. Ja. Also Kinder, das könnt ihr knicken. Also Hungermodus weg. Wenn ihr so auf ein Plateau kommt, beim Abnehmen, das passiert ja ganz häufig, ne, dass man schön weiter sein Diätprogramm durchzieht, immer regelmäßig Sport macht, wenig isst, aber plötzlich kein Gewicht mehr verliert. Oder zulegt, dann liegt das meistens, wir sprachen darüber, daran, dass der Grundumsatz gesunken ist und der Körper einfach weniger Bedarf hat. Nee, noch nicht mal das, sondern es kann auch da tatsächlich an was ganz Gemeinem liegen. Wir nehmen gerade diese Folge im Sommer auf und es ist warm. Oh ja. Und der Körper hat so eine Schweineeigenschaft, nämlich er ist ein verdammt guter Speicher. Und speichert unheimlich gern Wasser. Die Drecksau. Nein, tatsächlich ist es ganz gemein, wenn man dann mal im Sommer, wenn man Durst hat, weil man schwitzt, wenn man dann trinkt. Es gibt einen schönen Satz, wenn du nach dem Training mehr wiegst als vor dem Training, hast du während dem Training zu viel Wasser getrunken. Das kann sich bei einem Menschen auch über den Tag einfach so einpendeln, dass der das Wasser reinpackt. Durst hat und dann das Wasser aber auch drin behält, weil natürlich die Poren sich weiten und alles. Also mehr Wasser im Körper, weil mehr Wärme. Das ist auch eine gemeine Schweinerei. Auch wenn du quasi dein Diätprogramm voll durchziehst, das Wasser, das du dir reinkippst, das gibt der Körper einfach nicht in der gleichen Menge wieder zurück. Ja. Deshalb empfiehlt es sich ja auch, möglichst immer zur gleichen Tageszeit auf die Waage zu steigen. Na, nicht nur das, sondern auch ich bin immer noch der Meinung, jeden Tag einfach mal. Und dann aber auch nicht jeden Tag das Ergebnis vom Vortag toppen wollen, sondern tatsächlich sagen, okay, können auch 200, 300 Gramm mehr sein als gestern, weil mehr Wasser. Wenn du aber genau in dem Zeitraum weniger Kalorien zu dir genommen hast, also dein Grundverbrauch sagt, dass du verbraucht hast, dann kann, selbst wenn das Gewicht hochgeht, kann es ja tatsächlich nur Wasser sein. Ja. Weil du kannst nichts zugelegt haben, und dann ist auch selbst so eine Körperfettwaage manchmal sehr, sehr spannend, weil dann geht der Körperfettanteil hoch und runter und da muss man dann merken, okay, es sind Prozentzahlen. Genau, es sind immer relativ zum Gesamtgewicht. Gut, hätten wir dieses Vorurteil aber mal aus der Welt geschafft. Genau, und das Dritte, was es gibt an Ernährungsmythen, ich nenne es mal, das ist dieses Essen wie ein König, zum Frühstück essen wie ein König, mittags wie ein Fürst und abends wie ein Bettelmann. Gut, wer darauf voll Bock hat, soll das machen. Der kann seine Kalorien, die er am Tag zu sich nimmt, kann er morgens 600, mittags 400 und abends 200, wenn er darauf Bock hat und Wert legt, kann er das machen, hat er 1200 Kalorien am Tag. Wenn ich morgens 300 hab, dann will ich nicht, oder 400 hab, wie heute zum Beispiel schön ein Ei zum Frühstück plus einmal Overnight Oats mit ein bisschen Früchten. Mhm. Ich werde jetzt nicht mein Mittagessen und mein Abendessen an meinem Frühstück orientieren und sagen, so, jetzt muss ich zum Mittag noch weniger und abends noch weniger, sondern jetzt habe ich halt zum Mittag irgendwas mit 600 und dann gibt's halt zum Abend, keine Ahnung, was mit 200 oder so. Genau, oder man kann auch dann am Abend mal was mit 600 zu sich nehmen, weil man beschließt, man möchte gern 1, 2, 3 Bierchen noch trinken. Das zählt nämlich auch dazu. Ja. Solange man kann es dann am nächsten Tag wieder abbauen. Das ist, glaube ich, im Prinzip ist das doch die gleiche Logik, wie mit dem Hungermodus, dass irgendwo im Körper jemand Kalorien mitzählt. Ja. Grundsätzlich, also der Körper sagt, okay, habe ich jetzt gerade was zum Verbrennen? Liegt hier irgendwo Nährstoff und Brennstoff rum? Nein, gut, dann greife ich in die Vorratskammer. Also das ist ja, wenn du in die Küche gehst und in der Küche im Kühlschrank ist nichts, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst in deine Vorratskammer und holst dir dort was. Oder du gehst einkaufen. Oder du gehst einkaufen. So, und wenn du beides nicht, hast, dann wird bäh. Aber also wenn du keine Vorratskammer hast, ist natürlich schwierig. Aber ja, der Körper hat ja eine Vorratskammer, der lagert ja überall. Das ist ja das Schöne, man sieht's. Man trägt quasi seine Vorratskammer mit sich rum. Und deswegen sind diese ganzen Regeln, die mögen sicherlich ihren Sinn haben für den Energiehaushalt im Sinne von, ich möchte jetzt Sport machen. Wenn man Sport machen möchte, ist das alles nochmal was ganz anderes. Wir reden nicht davon, dass man hier irgendwie sich nicht für ein Hochleistungssporttraining auch anständig mit Muskeln, also mit Eiweiß versorgen muss. Und man muss natürlich, wenn man wettkampfmäßig Dauerlauf laufen möchte, braucht man natürlich seine Kohlenhydrate. Ja, und es hat auch seinen Sinn zu sagen, abwechslungsreich zu essen wegen Spurenelementen und Vitaminen und so weiter. Ja, wobei ich zum Beispiel meine Vitamine hole ich mir natürlich ganz viel durch Obst und durch Gemüse. Aber ich nehme tatsächlich einfach, um sicher zu gehen, dass ich wirklich alles habe, haue ich mir morgens irgendwie so eine Vitamintablette momentan rein. Das ist, ich weiß nicht, das hat sich auch morgens zu so einem Ritual entwickelt und ist ja auch nicht so verkehrt. Also dann bist du einfach versorgt und du bist zumindest auf der sicheren Seite. Ich habe es seinerzeit ohne Vitaminpräparate gemacht, aber ich erfreue mich auch einer sehr robusten Konstitution. Ja, es kann halt nicht schaden. Deswegen, ich meine, klar, man muss auch da, was wir schon gesagt haben, man muss sich natürlich mit dem Thema beschäftigen. Also man muss schon, man muss natürlich seinen Eiweißhaushalt vor allem im Blick behalten, weil zu wenig Eiweiß heißt zu wenig Muskelreparatur und zu wenig Muskelaufbau, auch wenn man das vorhat. Und entsprechend weniger Muskeln heißt natürlich auch weniger Verbrauch, weil Muskeln verbrauchen natürlich Energie, weil die sind quasi das, was am Ende vibriert und im Körper was schafft. Genau. Die sind aktiv. So ein Kilo Fett liegt halt nur rum. Ja. Und in dem Sinne kann man eigentlich sagen, ja, ich habe jetzt noch 2,6 Kilo vor mir und dann bin ich bei 20 und dann wird das Thema auch wahrscheinlich so schnell nicht mehr großartig verpodcastet und verblockt werden. Dementsprechend nehmen wir jetzt diese Folge mal als Anlass, da nochmal ein bisschen gesondert länger drüber gesprochen zu haben und dann vielleicht einmal eine Folge, in der ich kurz vermelde, dass ich es hoffentlich geschafft habe. Genau, und das Ganze mit einem Stück Buttercreme-Torte und einem Hefeweißbier zelebrierst. Nein, nein, nein, in der Tat besteht die Absicht tatsächlich, wenn es diese 20 Kilo endgültig nicht mehr gibt, mit meiner besseren Hälfte essen zu gehen und dann tatsächlich sich mal Mercedes zu gönnen, also griechische Vorspeisenplatten. Und da weißt du dann auch, da läufst du aber den Berg hoch und nach Hause zurück, um das wieder zu verbrennen. Nein, das ist ja auch so. Die Leute erzählen immer, ja, die Griechen, die essen so viel Olivenöl, deswegen ist und so viel Oliven, das ist so gesund. Ja, natürlich, dafür schaut euch mal so einen Griechenteller an. Da steht halt Fleisch und Gemüse und dann ist da aber keine Nudeln und kein großartiger Reis. Und ja, es ist halt auch, das muss man noch dazu sagen, es gibt viele, viele Sachen, die als Superfood gelten, aber ganz ernsthaft, esst was Gescheites, worauf ihr Bock habt, esst ausgewogen, abwechslungsreich, das reicht und, allein schon. Und gönnt euch ja wieder was. Ja, hin und wieder was gönnen muss man sich können. Solange hin und wieder nicht in einer Regelmäßigkeit von alle 5 Minuten oder so verkommt. Ja, apropos gönnen, ich finde, es ist hier so heiß, wir sollten uns was Kaltes gönnen. Ja, das wäre eine Idee. Ich würde sagen, das war's für heute und wir hören uns. Tschüss. Tschüss.